Broschüre. Nie wieder München. Diese Forderung wurde in den gleichen Stunden geboren, da die von München heimkehrenden Staatsmänner für ihr Werk das Münchener Abkommen, 29.09.1938, von ihren Völkern mit stürmischem Beifall überschüttet wurden. Nur 11 Monate später wurde sie in die Tat umgesetzt und damit der Zweite Weltkrieg ausgelöst. Das hat aber nicht gehindert, dass die zum Schlagwort gewordene Forderung von gewissen Politikern als angebliche Weisheit immer wieder verkündet und von vielen Menschen als solche akzeptiert wird. Das ist möglich, weil sie die Zusammenhänge nicht kennen. Was war München, und wie kam es dazu? Friedrich Lenz, der sich in seinem ausgezeichneten Werk Nie wieder München mit dem verbrecherischen Spiel um Krieg und Frieden von 1939 befasst, setzt die Kenntnis um die Zusammenhänge der Münchener Konferenz bei seinen Lesern leider ohne weiteres voraus. Uns scheint, dass es zumindest eines kurzen Abrisses der Geschehnisse um das berühmte Abkommen bedürft hätte oder eines anderen Titels. Die bewusst gesteuerte Begriffsverwirrung unserer Zeit hat aus München ein Schreckgespenst aller sogenannten friedliebenden Menschen gemacht, die damals, angeblich feige der nackten Gewalt wichen. Welche Verdrehung der Wahrheit! München war nicht das Einverständnis mit einer gewaltsamen Annexion, sondern es war eine Wiedervereinigung in Frieden und Freiheit. Dies weisen alle Dokumente und geschichtlichen Quellen eindeutig nach. Aber wer liest schon Dokumente und wem sind sie überhaupt zugänglich? Eine Volksabstimmung in der CSR wurde durch England und Frankreich verhindert. Man fürchtete weitreichende Rückwirkungen, wie die beiden Mächte in ihrer gemeinsamen Not an Benesch von 19.09.1938 erklärten, denn das Beispiel der Sudetendeutschen hätte gewiss Schule gemacht, und auch die betrogenen 2 Millionen Slowaken, die Millionen Ungarn, die Polen und Ruthenen im Staatsverband der CSR wären mit der Forderung einer Volksabstimmung gekommen. Darum wurde Herrn Benesch die erforderliche Rückendeckung gegeben. In der gleichen Not heißt es, beide Regierungen glauben daher annehmen zu können, dass die tschechoslowakische Regierung es vorzieht, die sudetendeutsche Frage als Problem eigener Art und durch unmittelbare Gebietsabtretung zu lösen. Die böse Missgeburt wurde durch diese Amputation nicht lebensfähiger. Der Rest eines künstlichen Staatsgebildes, das, wie Lord Kanzler Maugham sich nach München ausdrückte, überhaupt nie hätte gegründet werden dürfen, zerfiel Monate später. Dies jedoch ist schon Thema des dokumentarischen Werkes von Friedrich Lenz. Der Verfasser, der nach eigener Darstellung kein Wissenschaftler ist, wählte eine völlig neue Form der Darstellung, indem er unter weitgehendem Verzicht auf eigene Schilderung der Geschehnisse die Handelnden selbst in ihren Unterhaltungen und Briefen, Reden und Berichten zu Wort kommen lässt. Das Ergebnis spricht eindeutig für diese Methode. Es entstand nicht nur eine dokumentarische Chronik, wie der Untertitel verspricht, sondern ein durchaus wissenschaftliches Werk, das in seiner klaren Beweisführung wohl seinesgleichen sucht, und ein Nachschlagewerk für jeden an diesem Thema Interessierten ist. Von Tag zu Tag, zuletzt sogar von Stunde zu Stunde, führt der Verfasser die Dokumente und Unterlagen vor, mit sparsam stehm verbindendem Text und nur selten unterbrochen von eigenen Kommentaren. Wer befürchtet, sich deshalb durch einen trockenen und verstaubten Stoff durcharbeiten zu müssen, wird überrascht sein, wie spannend, wenn der Ausdruck in solchem Zusammenhang erlaubt ist, diese Chronik ist. Man kommt von diesen bei den Wänden nicht los. Man wird gepackt vom Grauen vor der Raffinesse, ja der Genialität, mit der das Netz einer Weltverschwörung gesponnen wurde. Dass das scheinbar so sicher konstruierte Alibi der Friedensmörder nicht ewig hält, ist Männern wie Friedrich Lenz zu danken. Man wird Lenz an einigen Stellen gewisse Äußerungen vorhalten können, die nicht unbedingt notwendig gewesen wären. Aber sie beeinträchtigen nicht seine unbedingte Zuverlässigkeit und Wahrhaftigkeit in der Auswahl und Zitierung der Quellen. Auch hier geht er einen völlig neuen Weg. In Wellen 2 seines Werkes bringt er 162 der wichtigsten Dokumente aus allen Lagern, die meisten vollständig oder nur, nach Angabe von Lenz, unwesentlich gekürzt. Der Nachteil, dass der Leser damit gezwungen wird, beide Bände praktisch gleichzeitig zu lesen, wird durch den viel tieferen und unmittelbaren Eindruck von der jeweiligen Situation bei weitem aufgewogen. Andererseits gelingt es Lenz schon allein durch die genaue chronologische Einordnung ungemein wichtige Details zu klären, die bisher in dem allgemeinen Durcheinander falsch interpretiert wurden und von nachlässigeren Bearbeitern in dieser irreführenden Darstellung übernommen, oder, bemerkten Sie die Unlogik, wiederum auf andere Art, aber genauso falsch erklärt wurden, weil sie nicht die genaue Zeitfolge beachteten. Wie sehr es hier manchmal auf Stunden ankommt und wie viel schon von interessierter Seite in den Quellen wie zum Beispiel Tagebüchern und Briefen gefälscht wurde, geht aus der Arbeit ganz klar hervor. Auf diesem Gebiet gerät Lenz auch mit Professor Hoogan scharf aneinander, ob es sich nun um den angeblichen ersten Angriffsbefehl Hitlers am 25.08.1939 handelt, oder um die hinterlistige offizielle Behauptung der englischen Regierung über die angebliche polnische Verhandlungsbereitschaft am 28.08., bei der Lenz erstmalig beweist, dass die Engländer mit zwei verschiedenen Passungen ihrer Antwort operierten. Bedauerlicherweise hat es in mancher Hinsicht den Anschein, als wenn der Verfasser eine gewisse Aversion gegen Professor Hoogan habe. Auch wenn wir in den meisten Fällen, in denen uns die Möglichkeit einer Kontrolle der beiden gegenteiligen Ansichten bzw. Interpretation der Dokumente gegeben ist, mehr der Auffassung von Lenz zustimmen, halten wir doch die Form der diesbezüglichen scharfen Angriffe auf Professor Hoogan nicht für angemessen. Sehr interessant erscheint uns, dass Lenz die französische Kriegspolitik, die Professor Hoogan letztendlich nur als mit englischem Druck erzwungen schildert, in einem völlig anderen Licht und für die letzten entscheidenden Tage durchaus der britischen ebenbürtig darstellt. Auch die Ermunterungen von amerikanischer Seite und die Tätigkeit deutscher Widerstandskreise werden von Lenz eingehend gewürdigt. Interessierte Kräfte sind am Werk, schreibt Lenz in seinem Vorwort, die der ahnungslosen Menschheit die Legende aufdrängen wollen, der Ausbruch des Weltkriegs sei nur das bedauerliche Ergebnis diplomatischer Fehler und nicht das Ergebnis einer vorsätzlichen Planung. Man will erreichen, dass mindestens der Schatten einer Schuld weiter auf Deutschland ruht und die Suche nach den wahren Schuldigen eingestellt wird. Gewisse Geister kämpfen daher nur gegen die Lüge von der Alleinschuld, ohne Rücksicht auf die Wahrheit und Deutschlands Interessen. Lenz beweist mit seiner Arbeit, dass die Kriegsschuldforschung noch lange nicht zum Abschluss gebracht worden ist. Ihm ist ein neuer großer Schritt auf dem Wege zur restlosen Klärung unserer jüngsten Vergangenheit zu verdanken. Nie wieder München. Dokumentarische Chronik der politischen Geschehnisse in den Monaten März, August und September 1939, die den Kriegsausbruch herbeiführten. Wählen die, chronologischer Text, 599 Seiten. Wählen 2, Dokumente und Pressespiegel, 341 Seiten. Ganzleinen mit Goldprägung und zweifarbigem laminierten Schutzumschlag. DM60, bei Gesamtbezug beider Bände, auf Wunsch weitgehende Zahlungserleichterungen. Plus diese zutreffende Buchbesprechung erschien in der ersten November-Ausgabe der deutschen Kommentare in Buenos Aires, Argentinien, Caselar de Corriere 4703 Friedrich Lenz Verlag Heidelberg.